höchsten Felsengründe lockte mich ein Irrlicht hin, wie ich einen Ausgang finde, liegt nicht schwer mir in dem Sinn, liegt nicht schwer mir in dem Sinn. Bin gewohnt, das Irregehen, es führt ja jeder Weg zum Ziel. Unsere Freude, unsere Leiden, alles eines Irrlichtspiel, alles eines Irrlichtspiel. Durch des Bergstroms trockene Rinne find ich ruhig mich hinab. Jeder Strom wird mehr gewinnen, jedes Leiden auch sein Grab. Jeder Strom wird mehr.